WDR 5. Neugier genügt. Ende August, direkt nach den Sommerferien. Am Berliner Hauptbahnhof ist viel los. Die 7 Schulkinder haben das Zuggleis gefunden, allein die Fahrkarten gelöst und Joni, ihr Klassenkamerad, der verschlafen hat, ist doch noch aufgetaucht. 3 Minuten vor Abfahrt. Es ist der Beginn der großen Reise, ihre Herausforderung. Eine 3-wöchige Paddeltour in Mecklenburg. Wir, die beiden Reporterinnen, sitzen jetzt mit Ihnen in der Regionalbahn nach Fürstenberg an der Havel, einer kleinen Stadt am Wasser gelegen, von der viele Kanuwanderer aus starten. Die Kinder werfen ihr Gepäck auf den Boden, sich in die Bahnsitze. Es sind 6 Jungen und nur ein Mädchen, alle zwischen 12 und 13 Jahren, kurz vor der Pubertät. Luna, das einzige Mädchen, kennt Ben, Bruno, Francis, Fabian, Jakob und Joni aus dem Unterricht. Richtig befreundet sind sie aber bisher nicht. Die 7 haben sich für ein Projekt ihrer Schule zusammengetan. Es heißt die Herausforderung. Die evangelische Schule Berlin Zentrum, eine freie Privatschule, hat es entwickelt. Für knapp 3 Wochen sind die Schüler auf ihrer Paddeltour auf sich allein gestellt. Keine Eltern, keine Lehrer dürfen sie begleiten, nur eine Betreuerin für den Notfall ist dabei. Das Ziel ist, die Kinder sollen einmal alles alleine regeln, Selbstvertrauen entwickeln, kurz ihre schlummernden Fähigkeiten entdecken, wie es die Schulleiterin den Eltern erklärt hat. Im Waggon faltet Jakob die Landkarte auf, um mit den anderen zu planen, wie sie von Fürstenberg zum Campingplatz kommen. Sie haben ihn sich vorher ausgesucht. Jakob strahlt eine große Ruhe aus. Mit dem Finger fährt er die Karte ab, sucht Berlin. Es fällt schwer. Weder wir Reporterinnen noch die Notfallbetreuerin dürfen ihm helfen. Also hier unten irgendwo ist Berlin und hier fahren wir gerade mit dem Zug nach Fürstenberg. Dann fahren wir mit dem Bus zu diesem Campingplatz. Hier so los? Dann hier oder da hoch, ich weiß nicht, wie die Strömung ist. Dann fahren wir hier. Der grobe Plan der Gruppe ist, in Fürstenberg auszusteigen und an einem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte 4 Kanus zu mieten. Damit wollen die Kinder 3 Wochen lang paddeln. Entweder zurück nach Berlin oder sie machen eine große Rundfahrt im riesigen Seengebiet, das durch unzählige Wasserstraßen verbunden ist. Schlafen werden sie in Zelten. Wo genau, haben sie nicht geplant. Auch ihr Essen müssen sie unterwegs selbst einkaufen und kochen. Das ist Herausforderung genug. Aber nur Luna, das Mädchen in der Gruppe, macht sich Gedanken, was alles schiefgehen kann. Dass es Streit gibt und es einfach nicht mehr weitergeht. Oder einfach jemand schließt den Einlern aus und bei der Kanu-Sache eher so, dass wir irgendwie zu wenig Essen dabei haben. Monatelang haben Luna, Jakob, Ben und die anderen sich während der Schulzeit vorbereitet. Zu Hause haben die Eltern sie unterstützt, indem sie etwa geübt haben, wie man ein Zelt aufbaut, wie man einen Gaskocher anzündet und was man überhaupt kochen kann. Die Eltern, meist Akademiker, die wissen, dass zu viel Betreuung ihren Kindern eher schadet als nützt, haben sich sogar dagegen ausgesprochen, den Kindern auf der Reise Handys zu erlauben. Am Bahnsteig haben die Eltern noch gewunken. Nun erwarten sie, erst in 3 Wochen wieder etwas von ihren Kindern zu hören. Auch eine Herausforderung für die Erwachsenen. 150 Euro hat jedes Kind von seinen Eltern bekommen. Damit müssen sie 3 Wochen auskommen. Die Schüler haben den besonnenen Jakob als Kassenwart bestimmt. Er verwaltet die insgesamt 1050 Euro, von denen sie die Kanus bezahlen, Lebensmittel einkaufen und übernachten, sowie auch sämtliche Kosten für die Betreuerin tragen müssen. Der gibt uns vielleicht auch irgendeine Karte, wo das besser zu sehen ist. Auch überlesen. Wo ist der Ellbogen hin? In oben. Hier. Ein kleines Sicherheitsnetz gibt es aber doch, schon aus rechtlichen Gründen. Mit dem Zug, 2 Reihen hinter ihnen, sitzt Romy Schwarz, die Notfallbetreuerin. 40 Jahre, gelernte Krankenschwester, jetzt Lehramtsstudentin. Sie ist eine Frau, die gerne Verantwortung übernimmt. Die Regeln der Schule für das Projekt Herausforderung schreiben ihr aber vor, nur im äußersten Notfall einzugreifen, wenn die Kinder sich in Gefahr begeben. Falls die Schüler den Campingplatz nicht finden oder etwa den ganzen Tag in die falsche Richtung paddeln, darf sie nichts sagen oder unternehmen. Und sie kommen ja langsam in das Alter, so mit 13, 14, dass sie sich selber lösen vom Elternhaus. Und ich denke, es ist für sie, für beide mal ganz spannend, mal loszulassen. Ich dachte erst, es ist zu jung. Aber auf der anderen Seite, ich war lange Zeit in Afrika, da haben die Mädels einen ganzen Haushalt geschmissen mit 13, 14 Jahren. In Guinea hat Romy Schwarz in einem Krankenhaus gearbeitet. Zurück in Deutschland will sie nun Lehrerin werden. Die Kinder sieht sie beim Start des Projekts nun zum zweiten Mal. Die Herausforderung, zu begleiten, wird ihr als Pädagogikpraktikum für Studium angerechnet. Nächste Station, Fürstenberg, Havel. Wie viele fragen auch wir uns, ist das wirklich richtig, 12-, 13-Jährige 3 Wochen alleine losziehen zu lassen? Leute, wir machen es jetzt mal so. Ihr fahrt vor bis zum Kanu und wir fahren nach. Ihr könnt ja dann auch schon die Zelte aufbauen. Ankunft in Fürstenberg. Weil nicht alle auf einmal in den Taxibus zum nahegelegenen Campingplatz passen, bleiben Luna und die 3 Jungs in Fürstenberg und suchen einen Supermarkt. Die andere Hälfte fährt schon mal in Richtung Campingplatz und Kanuverleih vor. Wir wollen als Reporterinnen im Hintergrund bleiben, beobachten, wie die Kinder die ersten 2 Tage meistern. Das nächste Mal werden wir sie zur Halbzeit der Reise treffen und dann noch einmal am Ende der Fahrt. Wir wollen die Gruppe so wenig wie möglich durch unsere Anwesenheit stören. Die Vorhut zum Campingplatz ist am Ellbogensee angekommen, einem Waldsee, durch den die Grenze zwischen den beiden Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg verläuft. Ben, Fabian und Francis öffnen selbstbewusst die Tür zum Rezeptionshäuschen. Ja, wir wollten fragen, ob wir hier übernachten können. Oder wie alt seid ihr? Alle so 12, 13. Ihr zeltet hier allein? Die Campingplatzbesitzerin ist irritiert, dass Minderjährige mit ihr verhandeln. Die Jungs bleiben höflich, vielleicht nicht ganz formvollendet. Sie haben vergessen, sich und ihr Schulprojekt vorzustellen. Die Besitzerin, überfordert, will die Kinder hier nicht haben. Das schreit sie ihnen auch hinterher. Ben, Francis und Fabian plumpsen auf den Gepäckberg draußen vor der Rezeption. Sie wissen nicht, wo sie die erste Nacht verbringen sollen. Ich hasse solche Leute. Ich hasse solche Leute, die gleich irgendwas gegen Kinder haben oder so. Nee, gegen Jugendliche, weil die immer Scheiße bauen. Ja, das stimmt sogar. Aber nicht auf einem Campingplatz. Na, wer weiß. Wo soll man denn bitte auf einem Campingplatz Scheiße bauen? Na, rumlaufen nachts und rumschreien. Zelte aufschlitzen. Die andere Gruppe ist inzwischen in einem Supermarkt in Fürstenberg angekommen. Luna und die anderen 3 Jungs stürmen in den Laden. Im Aktionsregal mit Sonderangeboten hat Luna Linseneintopf in Dosen gefunden. Alle 3 Tage, haben sie beschlossen, werden sie mit dem Kanu einen Versorgungsstopp für Lebensmittel einlegen. Luna, die zu Hause einkaufen geübt hat, muss nun abschätzen, wie viele Dosen sie pro Mahlzeit für alle brauchen und was sie sonst noch für die nächsten Tage besorgen müssen. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele sind die denn? Davon könnten 10 Leute essen. Ja, okay. Das Weil das verdirbt wie, zu wie teuer sind die denn? Ja, keine Ahnung. Ist doch total egal. Das ist ja erstmal egal. Geld. Luna hat errechnet, dass sie alle von den 8 Dosen 2-mal satt werden. Sie hat außerdem 20 Packungen Nudeln, 8 Tüten Haferflocken und 4 Packungen Pumpernickel im Einkaufswagen. Überhaupt scheint sie die Einzige, die versucht, etwas System in die Sache zu bekommen. Du hast billiges wie Jungjung, 4 Stück für 70 Cent. Nein. Guck mal, es hat überhaupt keinen Sinn. Das macht mich satt. Das macht mega satt, wirklich. Nein. Doch, das macht wirklich mega satt. Nein, das macht überhaupt nicht satt. Doch. Nein, das ist, guck mal, das sind solche kleine Nüdelchen, ja? Denkst du, dass die das sind so lang eine Nudel. Bam. Wir sind in der Überzahl. Das, was wir bedeuten. Ja, Demokratie. Ja, wirklich. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Können wir bezahlen. Am Ende haben sie 70 Euro ausgegeben und sind sehr zufrieden mit sich. Nun sind noch knapp 1.000 Euro für die 3 Wochen übrig. Allein 300 Euro müssen sie für die Miete der 4 Kanus bezahlen. Pro Nacht kostet ein Campingplatz für alle ca. 50 Euro. Warte mal, das muss irgendwie anders. Weißt du, wo der Eingang ist? Der ist da, glaube ich. Ja, da. Auf dem Campingplatz ist es der Gruppe am ersten Tag nun doch gelungen, die mürrische Rezeptionistin zu erweichen. Vermittelt hat dabei Romy, die Notfallbetreuerin. Eine kleine Schummelei. Es ist später Nachmittag. Die ersten Zelte stehen schon. Die Notfallbetreuerin Romy teilt sich mit dem einzigen Mädchen Luna ein Zelt. Die Jungs schlafen in zwei Dreimannzelten. Wir haben unser eigenes Zelt dabei. Das sind mir die völlig kleiner vorgestellt. Freiwillige vor. Bruno, Ben und Luna verstreuen die Seesäcke und Taschen über die ganze Wiese. Joni und Jakob hadern mit dem Reißverschluss ihres Zelteingangs. Fabian, der Älteste, der im letzten Jahr schon eine Herausforderung mitgemacht hat, baut noch sein Zelt auf. Und Francis, der Clown, dem zu jeder Situation ein guter Spruch einfällt, spielt mit dem Gestänge. Ben, der beim Abschied am Zug kaum von seiner Mutter loskam, öffnet seine wasserfeste Reisetasche. Wie geil! Wenn die, hier, die hat mir meine Mutter da reingepackt. Wenn die hier ist sogar noch schwerer. Ja! Du hast ja voll ordentlich gepackt, Alter. Wie geil, Pausepulver! Oh, das sind richtig viele. Gesagt, nein, Ben, darf ich so ein Türchen? Ja, nimm dir eins. Oh, danke. Hier ist mein Kulturbeutel. Dann diese ganzen Anzünder. Ja, brandneu für die Herausforderung. Da hat sie die Feuerzeug rein. Das ist so geil. Alle seine Sachen sind komplett neu. Schlafsack, Zelt, Klappspaten, Funktionskleidung, Klappmesser, Reisekissen, Küchenset, Kulturbeutel. Die Eltern der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum wollen, dass es ihren Kindern bei der Tour an nichts fehlt. Aus einer sozial schwachen Familie kommt hier keine. Am ersten Abend beschließt die Gruppe nicht zu kochen. Sie essen Süßigkeiten und den Zitronenkuchen, den Francis' Mutter ihnen mitgegeben hat. Ich habe noch Notfallsration Salami. Am nächsten Tag regnet es. Nicht in Strömen, doch so stark, dass Gepäck und Haare nass sind. Unter der Funktionskleidung bleiben die Kinder aber trocken. Sie paddeln los, ohne Ziel, kreuz und quer über die Seenplatte. Wir sitzen mit im Boot. Auch die zweite Nacht haben wir auf einem Campingplatz geschlafen. Doch Jakob, der Kassenwart, macht sich Sorgen, dass das Geld nicht reicht. In der Gruppe beschließen alle, sich nur noch ein- oder zweimal einen Zeltplatz zu leisten und sonst wild zu campen. Jetzt campen wir in Brandenburg und da ist eine Nacht legal. Also die rechte Seite vom Ufer ist jetzt hier Brandenburg und die linke Seite vom Ufer ist Mecklenburg-Vorpommern. In Brandenburg ist es erlaubt, eine Nacht. Und Mecklenburg-Vorpommern eigentlich nicht. Da sagen wir immer, es ist Grauzone. Es ist nicht erlaubt, nur Notfällen. Und ja. Als wir die Gruppe das nächste Mal besuchen, ist es Halbzeit. Es ist windig. Die Schüler sind nun schon 10 Tage unterwegs. Es gab noch keinen Notfall, nicht viel zu tun für die Betreuerin. Die vom Regen feuchten Klamotten haben sie in ihre wasserdichten Taschen gestopft. Alle tragen nur noch eine Garnitur. Die Jungs graue Shirts zu den Trainingshosen, Luna einen übergroßen grünen Sweater. Ihre Zahnbürsten suchen sie gar nicht mehr. Nach vielen Regentagen steht endlich wieder die Sonne im Zenit über dem Pellitzsee. Einer unter hunderten von Waldseen der Mecklenburgischen Seenplatte, wo sie inzwischen angekommen sind. 4 Kanus zerschneiden die Wasseroberfläche. Francis, der Spaßmacher, ist Steuermann. Bruno, ein zäher Paddler, gibt wie immer Antrieb und Ben sitzt in der Mitte. In einem der breiten Kanadier haben 3 Platz. Mit dem Boot, Gepäck und die Zelte. Meist paddeln sie 3 bis 4 Stunden täglich. Bei Sonnenuntergang fallen sie hundemüde auf die Isomatte. Ja, manchmal fahren wir eigentlich länger. Einmal waren wir echt so 6 Stunden auf einem See, weil wir keine geeignete Stelle gefunden haben. Das war wirklich lustig, weil Luna und Romy haben total den Nervenzusammenbruch bekommen. Von den Kanus aus halten die Kinder jetzt Ausschau nach einer Biwakstelle, einem wilden Campingplatz, der nichts kostet. Er muss trocken sein, baumlos, am besten mit einer Feuerstelle. Inzwischen haben sie Übung darin. Unter freiem Himmel zu schlafen, macht ihnen keine Angst. Aber pass auf, da unten ist ein Haken dran. Inzwischen haben sie gelernt, wie man ein Zelt am schnellsten aufbaut, ohne dass Betreuerin Romy Tipps geben muss. Jakob, der heute Abend Koch ist, kramt 2 Kartuschen aus den wasserfesten Plastiktaschen und zündet die Gaskocher an. Luna schöpft Wasser aus dem See für die Nudeln. Wir machen ja die Augen zu beim Essen. Ja, weil wir das sowieso das Gleiche essen. Irgendwie, wir mischen das immer zusammen, Nudeln, und dann passierte Tomaten und Ketchup. Kann man sich halt irgendwie reintun. Soll halt einfach den Bauch füllen. Okay, ja, aber ich glaub nicht, die Kinder hocken auf dem schwarzen Waldboden, der an allem kleben bleibt. Sie laufen nur noch barfuß. Die Sieben sehen nach 10 Tagen in der Natur wild, aber erstaunlich frisch aus. Wasser gibt es in der Seenlandschaft genug. Die Jungs und das Mädchen sind abgehärtet. Auch als die Nudelpackung platzt und die Nudeln auf den Waldboden fallen, werfen sie sie zusammen mit kleinen Stöckchen und Blätterresten ins kochende Seewasser. Da kommt voll viel Dings raus. Leg's doch anders hin. Danke. Hey, wieso? Damit da kein Dreck drauf ist. Seit Tagen gibt es Haferflocken zum Frühstück. Mittags und abends Nudeln mit Ketchup oder Brot. Weil die Kinder zu wenig eingekauft haben, haben sie die Mischbrotscheiben aus der Plastikpackung stark rationiert. Jeder bekommt nur 4 Scheiben pro Tag. Ja, aber guck mal, wenn ich an einem Tag 3 esse, kann ich doch am anderen 4 mal 5 essen. Nein. Ja, aber warum denn nicht? Ja, weil, oder du nimmst dir das Brot und sparst es selber auf. Aber das ist einfach doof, dass du einfach sparst und irgendwann, wenn das Brot zu knapp ist und jeder dann 2 und dann kannst du sagen, ja, nee, aber ich habe mir 3 Tage lang 2 Brote aufgewandt, jetzt kriege ich alle Brote. Ist so. Nee, ist so. Eigentlich meine Taktik. Ja, aber deswegen machen wir das ja eben. Die euphorische Stimmung vom Anfang ist verflogen. Der Hunger macht reizbar und in der Gruppe gibt es erste Heimwehattacken. Vor allem Ben, der so gut ausgestattet in die Herausforderung startete, hat eine Krise. Er vermisst seine Eltern sehr. Wir versuchen ihn auch immer zu trösten und so. Was nervt halt schon, weil irgendwie den Großteil unseres Abends verbringen wir damit, ihn zu trösten. Das nervt dann schon irgendwie auf Dauer. Ich meine, wenn das jetzt so 2-3 Mal auf der Herausforderung, dann wäre es ja okay, aber ihr habt das jeden Abend und auch morgens teilweise. Und dann heute bin ich um 5 aufgewacht, weil der geweint hat. Und da war ich so, oh Ben, komm. Alle sind zu kleinen Psychologen geworden. Bruno malt Ben aus, was die anderen in der Schule über ihn denken werden, wenn er aufgibt. Fabian zählt auf, was er alles verpassen würde. Alle reden auf ihn ein, nehmen ihn in den Arm, versuchen ihn abzulenken oder lassen ihn auch einfach in Ruhe. Nichts scheint zu helfen. Für diesen Morgen haben sie ausgemacht, dass er sich entscheiden soll. Bleibt er oder reist er ab? Er darf mit dem Handy der Notfallbetreuerin seinen Vater anrufen. Papa, ich habe mich entschieden, ich fahre morgen nach Hause. Verarscht! Ja. Feiern jetzt gleich das Bergabfest. Gipfelfest. Ben ist euphorisch den ganzen Tag lang. Er hat sich entschieden, doch zu bleiben. Obwohl er immer noch leidet, will er die Herausforderung bewältigen. Als später das Lagerfeuer brennt, kommt er hüpfend an. Er hat gemerkt, dass er es aushalten kann, auch mal traurig zu sein und die anderen ihn trotzdem mögen. Ich bin glücklich, glücklich, glücklich. Es ist weg. Dein Leben. Es ist weg. Oder ja. Was ist weg? Mein Heimweh. Ich bin seit einigen Tagen der Meinung gewesen, ich müsste die Herausforderung abbrechen. Und heute habe ich mit meinem Vater telefoniert und er hat mir gesagt, dass er so stolz auf mich ist, dass ich weitermache. Und jetzt? Ausnahmsweise gibt es Marshmallows. Die 7 sitzen im Kreis, lassen die schaumgummiartigen Süßigkeiten an ihren Stöcken schmelzen. Ihre nackten Füße, schwarz von der Asche, ruhen am Rand der Feuerstelle, wo es nicht so heiß ist. Sie wirken wie ein gutes Team auf uns. Sie haben offenbar einander, aber auch sich selbst besser kennengelernt. Bei Diskussionen im Supermarkt, beim Zeltaufbauen, beim Kochen, während Bens Krise und während sie stundenlang auf dem Wasser trieben. Auch wenn jeder nun Dinge weiß, die am anderen nerven, keiner wird ausgegrenzt. Ein richtiger Anführer hat sich nicht herausgebildet. Oh, deiner ist ja noch ganz schön schwierig. Der ist schon rot, ne? In der letzten Nacht der Herausforderung haben Luna, Bruno, Ben und die anderen nicht einmal mehr die Zelte aufgebaut. Mit ihren Isomatten liegen sie auf dem Gras, die Schlafsäcke bis unters Kinn gezogen, aber sie können die Sterne sehen. Jetzt, am nächsten Morgen, ist es 11 Uhr. Heute ist der Abreisetag. In einer halben Stunde kommt Jakobs Vater, um die Gruppe abzuholen und zurück nach Berlin zu fahren. Die Seesäcke und Taschen, die vor knapp 3 Wochen noch wie neu aussahen, sind schmutzig. Die meisten Sachen haben die Kinder in Plastikeimern und Tüten verstaut. Aber dann hat Ben nur noch 2 frei. Die Jungs sitzen auf Schwimmwesten und spielen mit ihren Würfeln Kniffel. Es gibt keine große Abschiedszeremonie. Alle sehen sich nach dem Wochenende im Unterricht ja wieder. Die Kinder haben Zeltheringe, zwei Taschenmesser, mehrere Löffel, viele Socken verloren. Sie haben zwei Brandblasen, kleinere Schnittwunden, Zeckenbisse verarztet. Große Verletzungen gab es keine. Zu spüren war, alle haben es genossen, drei ganze Wochen lang einmal keinen Plan zu haben, keinen getakteten Alltag. Und worauf freuen sie sich jetzt? Irgendwie die Dusche, so meine Familie und dann Essen. Ich wette, du kannst nicht so viel essen. Nee. Als erstes glaube ich auch meine Familie, also Schwestern, Eltern, dann auf mein Bett, meine Ruhe, mein freizügiges Klo. Ja, auf alles, was man sonst nicht schätzt, glaube ich. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.